Thank you. das Knieste. Zurück! Zurück! Kommen nicht, den Schweine! Die reichen die Käse! Hey, Алексей! Это не человек. Это точно? Я. Thank you. Thank you.